Deutschlandfunk Kultur Tonart. Schon die ersten paar Takte lösen bei ca. 99% der Deutschen Erinnerungen aus an Winnetou und Old Shatterhand, wie sie Blutsbruderschaft schließen, durch die Prärie reiten und diverse Schätze suchen. ...1962 war die Old Shatterhand-Melodie des Komponisten Martin Böttcher 17 Wochen lang auf Platz 1 der Charts und machte Böttcher zu einem der erfolgreichsten Filmkomponisten Deutschlands. Bis 2013 schrieb der Berliner die Musik für über 50 Kinofilme und 300 Fernsehproduktionen. Am Wochenende wurde bekannt, dass Böttcher im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Und auch in Frankreich wurde diese Woche um eine Musiklegende getrauert. Dick Rivers war einer der Väter des französischen Rock'n'Roll und brachte den Musikstil gemeinsam mit Künstlern wie Johnny Hallyday und Eddie Mitchell nach Frankreich. Anfangs coverte Rivers noch Musik von US-Musikern wie John Denver, Elvis Presley oder Johnny Cash auf Französisch, hatte später aber auch mit selbst komponierten Songs Erfolg. Zum Beispiel mit einem Chanson über Nice-Baie-des-Anges, seine Heimatstadt. Am Mittwoch ist Dick Rivers an seinem 74. Geburtstag an Krebs gestorben. Nach diesen beiden traurigen Meldungen jetzt vielleicht mal wieder etwas Positives. Britney Spears geht es gut. Das hat sie in einem Video auf Instagram betont. Hi guys, just checking in with all of you who are concerned about me. All is well. My family has been going through a lot of stress and anxiety lately, so I just needed time to deal. But don't worry, I'll be back very soon. Dass Spears dafür extra eine Videobotschaft aufgenommen hat, hat auch einen Grund. Es gab in letzter Zeit Gerüchte darüber, dass die Sängerin gegen ihren Willen in einer psychiatrischen Klinik festgehalten wird. Das führte unter anderem zum Hashtag Free Britney und einer Demonstration von besorgten Fans vor dem Rathaus von West Hollywood. Jetzt aber also die Entwarnung, keine Sorge, alles gut bei Britney Spears. Oder wurde Spears vielleicht zu dieser Videobotschaft gezwungen und das ist alles Teil der Verschwörung? Wir bleiben dran an dem Fall. Diese obsessiven Superfans, die sich da so große Sorgen um Britney Spears gemacht haben, die könnte man eigentlich auch Stans nennen. So wie den obsessiven Superfan in Eminems Song Stan aus dem Jahr 2000. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan. This is Stan. Der Begriff Stan wird seit diesem Song gerne mal umgangssprachlich für Menschen mit eher ungesunder Hingabe für bestimmte Prominente benutzt und steht seit dieser Woche nun offiziell im Merriam-Webster Dictionary, quasi dem amerikanischen Duden. Und zwar als abwertendes Synonym für, Zitat, extreme oder übermäßig enthusiastische, hingebungsvolle Fans. Soll noch einer sagen, dass Rap-Musik nicht bildet. Wie hoch der Bildungsfaktor von Country ist, da sind wir uns unsicher, aber Wirtschaftsfaktor ist er allemal. Laut einigen Umfragen ist Country in den USA nach wie vor das beliebteste Musikgenre und verkauft sich bestens. Was natürlich absolut nichts damit zu tun hat, dass Diplo, einer der erfolgreichsten DJs der Welt, jetzt an einem Country-Projekt arbeitet und davon diese Woche schon mal einen Vorgeschmack veröffentlicht hat. Nein, ihm geht's nicht ums Geld. Diplo will einfach zurück zu seinen Wurzeln, wie er selbst sagt. Country habe nämlich eine große Rolle gespielt in seiner Kindheit in Florida, Mississippi und South Carolina. Wie gut Diplos Country-Ausflug beim eher traditionellen Country-Publikum ankommt, das wird sich zeigen. Laut Diplo sei es schon mal nicht ganz einfach gewesen, überhaupt Country-Musikerinnen und Musiker zu Kollaborationen für sein Projekt zu überreden. Eher unkompliziert ist dagegen die aktuelle Kollaboration von Phoebe Bridgers und Conor Oberst zustande gekommen. Die beiden sind schon lange gut befreundet, haben in den letzten Jahren immer wieder Musik zusammen gemacht und als Duo unter dem Namen Better Oblivion Community Center gestern eine neue Single veröffentlicht. Little Trouble. Hey, little trouble. Baby, what's your biggest conceit? Is it that you did it or you did it with me? I can't imagine what the problem could be. You got one song that you like and you just play it on repeat. Not every certain death can be so great. Not every psychopath can act so well behaved. What if the bomb just doesn't go off? So play it. Your own name.